gefangen, doch dennoch geh ich meinen Weg. Und jemand da draußen kann mich irgendwann verstehen. Im Herzen bleibst du alles für mich, was für mich zählt. Und die Flammen im Herzen, sie wollten niemals ausgehen. In meinem einsamen Leben kannte ich nie ein Mittel gegen Tränen, und dann irgendwann fiel es mir auf. Ich stellte fest, dass niemand bleiben kann. Dieses Gefühl, das ich trage, ist für dich in meinem Herzen, weiß ich, dass Liebe unsterblich ist. Es ist egal, wie viel Zeit uns trennt, ich seh zum Firmament. Es war ein Abschied, der längst vorauszusehen war. Will in den Schatten nicht hin, wo diese Menschen nicht sind. Und bin zu müde von dem Gestern. Hatte immer weiße Weste, heute zählt nicht mal mehr die netteste Geste. Und was mich quält, kannst du sehen. Nur du scheinst zu verstehen. Wir teilten den Tag und wir teilten die Nacht. Haben so viel Zeit miteinander verbracht. Haben so viel Zeit miteinander verbracht. Haben so viel Zeit miteinander verbracht. Haben so viel Zeit miteinander verbracht. Ich bin gegangen, doch dennoch geh ich meinen Weg. Und jemand da draußen kann mich irgendwann verstehen. Im Herzen bleibst du alles für mich, was für mich zählt. Und die Flammen im Herzen, sie wollten niemals ausgehen. Und irgendwann sah ich es nicht. Auf den Fotos, da fehlte dein schönes Gesicht. Doch im Herzen bist du immer noch da. Vielleicht hab ich es viel zu leise gesagt. Wir waren beide allein und mein Kartenhaus, es stürzte unweigerlich ein. Nach der Trennung ging alles bei mir schief. Ich bin so müde vom Leben, deswegen schrieb ich diesen Brief. Ist es wirklich ein Abschied? Denn noch heute sind wir beide allein. Hatte nie Gründe zu weinen. Ich wählte aus Liebe diesen umständlichen Weg. Denn mein Bauchgefühl sagt, es sei zu spät. Ich schau zum Himmel und ich heb den Kopf. War mir nie sicher, gibt es einen Gott? Schau her, mein Leben, es ging nie geradeaus. Die Scherben, ein Haufen überall, wo man zurückschaut. Ich sehe ein, dass ich dich immer noch brauch. Es bleibt egal, in welche Richtung ich auch lauf. Es bleibt egal, in welche Richtung ich auch lauf. Ich bin gegangen, doch dennoch geh ich meinen Weg. Und jemand da draußen kann mich irgendwann verstehen. Im Herzen bleibst du alles für mich, was für mich zählt. Und die Flammen im Herzen, sie wollten niemals ausgehen.